Das für unsere Kinder, soll nicht sehen, wir kennen Cap ohne Angst vor dem Ausdruck ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, seit es uns zu spät. Wenn wir dabei sterben, Deutschland darf dabei nicht untergehen. Das ist für unsere Kinder, soll nicht sehen, wir kennen Cap ohne Angst vor dem Ausdruck ohne Tränen. Thank you. Ja, ich hoffe, ihr nehmt Drogen. Ja, ich hoffe, du nimmst diese Droge aus Badesalz und frisst dann ihr Gesicht auf.